Die Polizei musste sich gleich nach der Bergung von Dons Leiche zum Bungalow der Pitchers aufgemacht haben. Jedenfalls konnte Lloyd von drüben Evelyn schreien hören. Die Schreie hielten möglicherweise nicht lange an, aber es kam ihm so vor. Er überlegte, ob er vielleicht hinübergehen sollte, um sie zu trösten, fühlte sich aber nicht dazu in der Lage. Er war müder, als er sich je erinnern konnte, selbst wenn er an die Highschool-Zeit und das Footballtraining an heißen Augusttagen zurückdachte. Er wollte einfach nur mit Laurie auf dem Schoß hier im Sessel sitzen bleiben. Sie war mit der Schnauze am Schwanz eingeschlafen. Die Polizei kam vorbei und befragte ihn. Nachdem er das Erlebte geschildert hatte, meinten sie, er habe unheimliches Glück gehabt. »Aber Glück mal beiseite«, sagte einer der Beamten, »Sie haben äußerst umsichtig gehandelt, dass Sie den Stock von Mr. Pitcher so eingesetzt haben.« »Das Vieh hätte mich trotzdem erwischt, wenn der Plankenweg nicht unter seinem Gewicht eingebrochen wäre«, sagte Lloyd. »Wahrscheinlich hätte es auch Laurie erwischt, weil Laurie nicht nach Hause gelaufen war. Laurie hatte auf ihn gewartet.« In der Nacht durfte sie zu ihm ins Bett. Sie schlief auf Marians Seite. Immer wenn er wegdämmerte, musste er daran denken, mit welcher Besitzgier der Alligator über Dons Leiche gekauert hatte. Die schwarzen Augen, das scheinbare Grinsen, die überraschende Geschwindigkeit, mit der er angegriffen hatte. Dabei streichelte er den Hund neben sich. Am nächsten Tag kam Beth aus Boker. Sie schimpfte mit ihm, aber erst nachdem sie ihn so fest geherzt und abgeküsst hatte, dass es Lloyd daran erinnerte, wie ihn Laurie hektisch abgeschleckt hatte, als er aus dem Palmentunnel aufgetaucht war. »Ach, ich hab dich so lieb«, sagte Beth. »Gott sei Dank, dass du am Leben bist.« Sie hob Laurie hoch und umarmte sie. Laurie trug es mit Geduld. Aber sobald Beth sie abgesetzt hatte, machte sie sich auf die Suche nach ihrem Plastikhasen. Sie schleppte ihn in die Ecke, wo sie ihn unablässig quietschen ließ. Lloyd fragte sich, ob sie in ihrer Fantasie einen Alligator zerfetzte, aber ihm war klar, wie dämlich das war. Man sollte aus Tieren nicht etwas machen, was sie nicht waren. Das hatte er nicht aus »Ein Welpe zieht ein«. Auf solche Dinge kam man von selbst. Tags drauf, als Beth wieder weg war, besuchte ihn ein Wildhüter von der Naturschutzbehörde Floridas. Sie saßen in der Küche, wo der Wildhüter, sein Name war Gibson, den angebotenen Eistee gern annahm. Laurie beschnüffelte eine Weile lang begeistert seine Stiefel- und Hosenaufschläge und rollte sich dann unter dem Tisch zusammen. »Wir haben den Alligator eingefangen«, sagte Gibson. »Sie können sich glücklich schätzen, dass Sie am Leben geblieben sind, Mr. Sunderland. Das war ein verdammt großer.« »Ich weiß«, sagte Lloyd. »Haben Sie ihn eingeschläfert?« »Noch nicht. Da wird noch hitzig diskutiert, ob oder ob nicht. Als er Mr. Pitcher angegriffen hat, wollte er sein Gelege beschützen.« »Ein Nest mit Eiern?« »Genau.« Lloyd rief Laurie. Laurie gehorchte. Er hob sie hoch und streichelte sie. »Wie lange war das Ding schon da draußen?« »Ich bin den blöden Plankenweg fast jeden Tag mit meinem Hund zum Fischhaus gelaufen.« »Normalerweise beträgt die Inkubationszeit 65 Tage.« »Das Ding war die ganze Zeit da?« Gibson nickte. »Ja, so gut wie. Tief in der dichten Uferbewachsung.« »Und hat uns beim Vorbeigehen beobachtet.« »Sie und jeden anderen, der den Plankenweg benutzt hat?« »Mr. Pitcher muss irgendwas gemacht haben, wahrscheinlich versehentlich etwas, was dem Weibchen, wie soll ich sagen...« Gibson zuckte mit den Schultern. »Man kann eigentlich nicht richtig von Mutterinstinkt reden, aber irgendwie sind die darauf programmiert, ihr Gelege zu verteidigen.« »Vielleicht lag es am Stockschwingen«, sagte Lloyd. »Das hat er ständig gemacht und könnte damit das Tier provoziert haben. Oder sogar getroffen. Oder das Nest.« Gibson trank den Eistee aus und stand auf. »Ach, das wollte ich Sie jedenfalls wissen lassen.« »Danke sehr.« »Geht klar.« »Das ist aber ein hübscher kleiner Hund, den Sie da haben. Border Collie und was noch?« »Moody.« »Ah ja, stimmt, jetzt sehe ich's auch.« »Und der war an dem Tag die ganze Zeit bei Ihnen?« »Vor mir, wenn man's genau nimmt. Sie hat den Alligator zuerst gesehen.« »Kann sich auch glücklich schätzen, am Leben zu sein.« »Ja.« Lloyd streichelte sie, Laurie sah mit ihren Bernsteinaugen zu ihm hoch. Er fragte sich, wie so oft, was sie wohl in dem Gesicht erblickte, das da in Iris herabsah. Wie die Sterne, die er sah, wenn er Laurie nachts hinausließ, war das ein Mysterium. Und das war gut so. Ein kleines Mysterium war etwas Gutes, vor allem wenn sich die Jahre dem Ende zuneigten. Gibson bedankte sich für den Eistee und ging. Lloyd blieb noch eine Weile an Ort und Stelle sitzen und fuhr mit der Hand durch das grau schimmernde Fell. Schließlich setzte er seinen Hund wieder auf den Boden und ließ ihn seinen Angelegenheiten nachgehen.